König Ödipus von Sophokles, übersetzt von Oswald Marbach. Personen: Ödipus, Königin Thebe, Jokaste, Ödipus, Gemahlin, Kreon, Bruder der Jokaste, Teiresias, ein blinder Seher, der Oberpriester des Zeus, ein Hirte, ein Bote, ein Diener, Chor thebischer Greise, Antigone, Ismene, die Töchter des Ödipus und der Jokaste, Volk, Priester. Der Schauplatz ist in Thebe vor der Königsburg, welche sich seitwärts darstellt. Im Hintergrunde zeigt sich die Stadt, so daß man in diese von dem höher gelegenen Palaste hinabblickt. Der vordere, etwas niedriger als die eigentliche Bühne gelegene Raum des Theaters bildet die Orchestra, auf welcher sich der Chor bewegt. In der Mitte derselben steht die Thymele, ein würfelförmiger Altar, dem einige Stufen zur Grundlage dienen. Treppen führen zu beiden Seiten von der Orchestra auf die Bühne. Vorszene: festlich geschmücktes Volk, Kinder, Jünglinge, Greise, darunter der Chor, Priester, in Zügen geordnet, umwundene Ölbaumzweige in den Händen tragend, umlagern andachtvoll die Königsburg. Aus der Nähe und Ferne schallen heilige Gesänge. Die Priester, in allen Abzeichen ihrer Würde, angeführt von dem Oberpriester des Zeus, bereiten am Altare der Thymele ein Opfer. Auch von dem Hintergrunde her verbreitet sich der wohlriechende Dampf von Sühnopfern. Die Pforten des Palastes öffnen sich, und Ödipus mit Gefolge tritt heraus. Ödipus: was wollt ihr, Kinder? Warum drängt ihr euch zu meinen Türen, grüne Zweige tragend, mit Dampf von Spezereien, die Stadt erfüllend und rührend heilige Gesänge schluchzend? Nicht soll ein Diener zwischen mir und euch die Botschaft tragen, darum komm ich selbst. Ich weiß, es lebt auf euer aller Lippen Ödipus Ruhm. Drum sage mir, o Greis, denn dir gebührt das Wort für sie zu führen, was hat euch hergeführt? War es die Furcht? War es die Hoffnung? Ach, ihr wisst, wie gern ich jedem helfen möchte, muß mich nicht der Anblick hier in meiner Seele tiefen bewegen? Der Oberpriester des Zeus: König meines Vaterlandes, wohl siehst du hingesunken all dein Volk an deines Hauses heiligem Altar. Es mühen Kinder, die noch schwache Kraft und Greise schleppen langer Jahre Last zu dir, o Herr. Wir sind der Götterpriester, ich diene Zeus, sieh dort den frischen Kranz der Jünglinge. Und so wie hier, so wogen hinsinkend auf die Knie und geschmückt mit Zweigen alle deine Kinder auf Märkten um Athenes hehre Tempel und um Apollons heiligen Seherherd. Warum? Du siehst es selbst, o Herr und König, es wankt und schwankt die Stadt und kann nicht mehr das Haupt erheben aus des Elends Fluten, die furchtbar drohend sie umbrausen. Ja, sie stirbt dahin mit ihren grünen Saaten, sie stirbt dahin mit ihren fetten Herden, sie stirbt dahin mit ihren künftigen Bürgern, für die der Mutter Schoß zum Grabe wird. Jäh lodernd schwinget des Verderbens Brand der grimme Gott der Pest und schlägt dein Volk. Verödet wird des Kadmos altes Haus, indes der schauerliche Hades sich mit Angstgeschrei und Stöhnen gierig füllt. So nahen wir dir, zwar nicht als einem Gotte, doch als dem Ersten auf dem Pfad des Lebens, als unserm Führer durch die Schickungen der Götter. Wir gedenken jener Zeit, als wir wie heut am Rande des Verderbens verzagend schwankten, als das Ungeheuer, die grause Sängerin, mit unserem Blute sich sättigte. In jener bösen Zeit kamst du, gerufen nicht von uns und nicht belehrt. Du kamst durch eines Gottes Rat und hobst uns aus des Elends blutigem Staube zu deines Glückes reich geschmücktem Throne. So nahen wir dir, o hochgewaltiges Haupt, auch jetzt errett uns, mag dir nun ein Gott, mag dir ein Mensch nun Rat und Beistand leihn. Was ein Erfahrungsreicher unternimmt, das wird beseelt von des Gelingens Leben. Wohlan, du Starker, richte uns empor. Wohlan, du Kluger, sei darauf bedacht, dass wir auch ferner dich als Retter preisen, dass deines Königtumes Herrlichkeit so hell entstrahlet, nicht in nichts versinke. Als Thebes zweiter Gründer zeige dich, wie damals heute, lass nicht untergehen des Glückes Pflanzung, die du gründetest. Willst du ein Herrscher sein, wohlan, so sei's. Was ist die Feste, deren Bürger fielen? Was ist das Schiff, des Volk, das Meer verschlang? Was bist du, Herrscher, wenn dein Volk verdirbt? Ödipus. Ihr Armen, ach, ich wusste wohl, warum ihr kamet, seh ich eure Leiden doch. Ja, alle leidet ihr, doch mir, der euer aller Leid im Herzen trägt, mir ward des Leides Übermaß zuteil. Allein muß ich die Last des Leides tragen, das jeden Einzelnen von euch betraf. Mir hilft kein Zweiter, einsam steh ich da und jammre ob des Fluchs, der tausendfältig auf diese ganze Stadt herniedersank, um mich, um dich, um jeden, den er traf. Ihr habt mich aus dem Schlafe nicht gestört mit eurem Wehgeschrei. In langen Nächten hab ich um meine Kinder schon geweint und habe trostlos mit des Geistes Blicken das wüste Reich der Möglichkeit durchirrt, nach Rettung spähend, und das Einzige, was ich fand, hab ich versucht, da ich den Sohn des Menoikeus, den Kreon, meinen Schwäher zum pythischen Apollontempel sandte, daß er den Gott befrage, welches Wort und welches Werk der Stadt die Rettung bringe. Die Tage, bis er mit dem Götterwort erscheinet, hab ich ängstlich nachgerechnet, und hätt ich recht gezählt, so könnt er schon es uns verkündet haben, und mir bangt um ihn, wo er noch weilt. Sobald er kommt, will ich vollenden, was der Gott befiehlt, und so ich zaudre, will ich ehrlos heißen. Der Oberpriester des Zeus. Preis dir, o König, eben meldet man, daß Kreon nahe. Ödipus. Gib, o Fürst Apollon, daß es die Rettung ist, was aus den Augen ihm leuchtet. Der Oberpriester des Zeus. Ja, die Freude ist es, heil, denn seht, mit Lorbeer ist sein Haupt bekränzt. Ödipus. Merkt auf, schon hört er uns, wir ihn, o Fürst, Sohn Menoikeus und Bruder meines Weibes, wie klingt der Spruch des Gottes, den du bringst? Kreon, die vorigen. Kreon, er lautet gut, denn Schlimmes wird zu Segen, wenn Heil aus ihm entspringt. Ödipus, sag an den Spruch, noch schuf, was du gesagt, nicht Mut, nicht Furcht. Kreon, soll ich vor diesen allen dir ihn künden? Soll ich in den Palast dir folgen? Ödipus, sprich, vor allen rede, denn um diese alle hab ich gelitten, mehr als um mich selbst. Kreon, so hört, was mir der Mund des Gotts verkündet. Er sprach mit klaren und zweideutigen Worten, den Schandfleck, den das Land bisher genährt, den sollen wir vertilgen und nicht länger noch bei uns hegen, was unheilbar ist. Ödipus, durch welche Reinigung soll es geschehen, und welchen Schandfleck hat der Gott gemeint? Kreon, Verbannung dem Verbrecher oder Blut um Blut, denn blutig war die Tat, die jetzt fürs Vaterland zum Fluch geworden. Ödipus, Blut? Und wessen Blut? Kreon, eh du, o König, kamst und Thebes Thron bestiegest, saß auf ihm ein anderer, Laios. Ödipus, wohl, ich kenne ihn, obschon ich nie von Angesicht ihn sah. Kreon, er ward erschlagen, seine Mörder sind's, die wir bestrafen sollen, spricht der Gott. Ödipus, wo sind die Mörder, und wo sind die Spuren, die wir verfolgen sollen, um die Schuld aus der Vergessenheit ans Licht zu ziehen? Kreon, er sagt, in dieser Stadt, wer sucht, wird finden, dem Lässigen entschwindet, was er hält. Ödipus, wo fiel einst Laios? Hier in dem Palast, in Thebes Fluren, fern dem Vaterlande? Kreon, er zog von hinnen, um den Gott zu fragen, und kehrte niemals wieder. Ödipus, und auch keiner, der mit ihm ausgezogen, keiner kam zurück, von dem wir Kunde noch erlangten? Kreon, sie fielen alle, die gefolgt ihm waren, nur einer, der aus Furcht entflohen, entkam und wußte wenig. Ödipus, und dies wenige? Wenn nur ein Schimmer durch die Nacht erst leuchtet, dies wenige kann vieles noch erhellen. Kreon, es waren Räuber, die ihn überfielen, Nicht eines Mörders Hand erlag der König, er fand den Tod durch Übermacht besiegt. Ödipus. Wie? Räuber? Nein, so frech, so gottvergessen, war wohl kein Räuber. Mörder nachgeschickt aus dieser Stadt, durch Goldesmacht gewonnen. Kreon. Auch hier war dies die Meinung, doch die Not, die uns befiel, sie lähmte unsern Arm im Werk der Rache. Ödipus. Welche Not? Kreon. Die Sphinx. Mit ihren dunklen Rätselsprüchen zwang sie jeden, nur vor Augen das zu haben, was ihm vor Augen lag, den Untergang. Vergangenes und Verhülltes, ganz vergessend. Ödipus, ich aber will's enthüllen, ziemt's dem Gotte und ziemt es dir, des einst Ermordeten euch zu erinnern. Nun, so schaut in mir den Bundsgenossen, dieses Landes Rächer, das Schwert der Rache in des Gottes Hand. Nicht nur als Freund für Freunde üb ich Rache, nein, mir selbst zum Heil wird es getan. Denn wer schon einmal an des Königs Haupt das Gottgeheiligte die Hand gelegt, der streckt sie leicht zum zweiten Mal nach mir. Erhebt euch von den Stufen, meine Kinder, erhebt die Zweige, die ihr flehend tragt. Ein Herold soll es laut dem Volk verkünden, daß ich bereit, dem Gotte zu gehorchen, will er uns retten oder uns verderben. Er geht mit Kreon in den Palast, der Oberpriester des Zeus zum Volke. So kommt und lasst uns gehen. Des Königs Wort vernahmen wir, wie wir begehrten. Kommt! Es möge Phoibos, dessen Spruch wir hörten, uns schützend nahn und uns der Not entreißen. Die Priester und das Volk ziehen in Ordnung weg. Der Chor thebischer Greise tritt dagegen in den Vordergrund und stellt sich um den Altar auf. Chorgesang. Wort des Zeus, das laut erklungen, das beflügelt sich geschwungen, bis in unsers Thebe klare Burg vom Delphschen Goldaltare. Ach, in Bangen und in Beben harren wir, ob Tod, ob Leben, du verhüllst. Ach, offenbare dich vor uns, du ewig wahre Botin, die der Gott erkoren, goldner Hoffnung, Schoß geboren. Auf zu euch den heiligen Dreien, die dem Leben Schutz verleihen, soll der Ruf um Rettung schallen. Hör uns du, o du vor allen, Tochter Zeus, Athene, wohne Artemis auf hohem Throne, segnend unter uns. Und höre, Phoibos, du, die heiligen Chöre, Götter, lasst uns Heil erwerben, rettet, rettet vom Verderben. Schaut herab auf unsere Qual, Leid auf Leiden ohne Zahl, und den Mut, das einzige Waffen uns zum Siege aufzuraffen, hat Verzweiflung uns zerschellt. Wehe, wehe, Flur und Feld liegt verödet, keine Frucht reift am Baume. Ach, die Wucht dieses Fluches traf sogar heiliger Erde Kinderschar. In der Mutter Schoß verderben muß das Kind, und mit ihm sterben muß die Mutter unter Qualen. Ha! Wer spricht sie aus, die Zahlen derer, die auf Todesschwingen flattern in des Hades Schlingen? Ach, der gierigen Flamme gleich rast der Tod, und in sein Reich, in das dunkle Reich der Schatten, stürzen taumelnd hin die Matten. Wehe, Thebe, dir! Die schrafft hin des Todes wilde Kraft. Alle deine Bürger sterben, und du selber mußt verderben. Auf der Väter Leichen sank das Geschlecht der Söhne. Krank fliehet schreiend überlaut dort die Mutter mit der Braut zum Altar, den sie mit Jammern bis zum Tode fest umklammern. Auf zum Himmel soll ertönen Hochgesang und Klag und Stöhnen, heißer als des Opfers Flammen, Flamm empor Gesang, zusammen mit der sterbenden Gewimmer, bis uns strahlt ein holder Schimmer aus dem Aug der Zeusgebornen, welcher Gnade uns verlornen Rettung aus des Todes Rachen kündet uns den Elend Schwachen. Hab, o Zeus, ein mild Erbarmen mit uns Schwachen, mit uns Armen, und vertreibe du den wilden Ares aus der Stadt Gefilden, die er nicht vom Schild bewehret, mit des Fiebers Glut verheeret. Ach, was uns die Nacht gelassen, sieht der nächste Tag erblassen, der du schwingst die scharfen Blitze thronend auf erhabnem Sitze. Ach, errette Thebes Bürger, schleudre, Herr, auf den Erwürger deinen stärksten Donner nieder, gib uns, Herr, das Leben wieder. Phoibos, lasse laut erklingen, Heil und Rettung uns zu bringen, deines goldnen Bogens Pfeile. Artemis, du Heere, eile mit dem hellen Feuerbrande reinigend durch unsere Lande. Du auch, Gott, den als den Seinen Thebe preiset, zu den Deinen komme, Bacchos, mit den Scharen der Mänaden, in den Haaren goldne Binden, in den Händen Fackeln tragend, um zu blenden den Verderber. Ja, vernichte ihn mit Deinem heiligen Lichte.